Wirtschaftsbericht bei der Nirgendwer AG im Nirgendwoland. Die Herren trinken Orangensaft aus Gesundheitsgründen. Meine Herren, ohne Zweifel hat die Industrie ein vitales Interesse daran, dass sich die Arbeitslosigkeit in Grenzen hält. Demzufolge, meine Herren, hat die Industrie ein vitales Interesse daran, dass sich die Waffen, die sie produziert, von Zeit zu Zeit verschleißen. Drittens aber, meine Herren, muss die Industrie, um im harten Konkurrenzkampf zu bestehen, die Waffen immer besser machen, und dazu braucht sie einen kleinen Kriegsschauplatz, wo man den ganzen Kram in Ruhe ausprobieren kann.